Zu Ehren des erfolgreichen Atomsprengkopf-Explosionstests, bei dem die Stärke des Südkorea nachhaltig demonstriert wurde, fanden am 14. September im Bezirk Süd Pyongan und in der Stadt Nampo die gemeinsamen Kundgebungen von Armee und Volk statt. Die Mitarbeiter der Partei- und Machtorgane, Massenorganisationen, Fabriken, Betriebe, genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebe, Universitäten und Hochschulen, die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern, die Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten, Jugendlichen und Studenten nahmen an den Kundgebungen teil. Nachdem die Erklärung des Nuklearwaffeninstituts der TVIAK verlesen wurde, gab es die Gratulationsreden. Die Redner hoben hervor, der erfolgreiche gerechte Atomsprengkopf-Explosionstest zum Gründungstag der TVIAK sei das größte sensationelle Ereignis gewesen, das das ewige Gedeihen und die Sicherheit des Südkorea garantiert habe und eine große Feierlichkeit in der Geschichte der Nation, die der Armee und dem Volk der TVIAK, die nach der grandiosen Konzeption dargelegt auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas energisch voranschreiten, Siegeszuversicht und Optimismus gebe. Mit der beispiellosen Kühnheit und dem Schneid verstärke Genosse Kim Jong-un die Macht des großen Staates von Baekdusan maximal. Alle Angehörigen der Volksarmee, Parteimitglieder, Werktätigen, Jugendlichen und Studenten sollten mit der großen Ehre, ihn an der Spitze zu haben, ihn politisch-ideologisch todesmutig verteidigen.